haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Politesse, erster Teil. Ich war gerade dabei, eine Mahnung an einen Klienten zu formulieren. Er hatte seit 2 Jahren keine Anstalten gemacht, seine Rechnung zu bezahlen, obwohl er seither ständig als erfolgreicher Jungunternehmer in Zeitungen und Zeitschriften abgelichtet worden war. Ehe ich die richtige Formulierung fand, klingelte das Telefon. Mein neuer Auftraggeber hieß Auer und wir verabredeten uns außerhalb der Stadt auf einem Bauernhof. Ökologischer Anbau und tiergerechte Haltung. Das ist mir etwas wert. Ich habe 4 marode Bauernbetriebe aufgekauft und lasse jetzt streng ökologisch anbauen. Die Hälfte der Betriebe rentieren bereits wieder. Und die andere Hälfte wird vom Staat über Wasser gehalten. Selbstverständlich erhalte ich Zuschüsse. Das ist auch richtig so. Schließlich entsteht durch den ökologischen Anbau ein Mehrwert. Möchten Sie eine Tasse Bio-Tee trinken? Danke, danke, aber ich würde einen biologisch einwandfreien Auftrag vorziehen. Ich sagte Ihnen bereits, dass ich sehr großen Wert auf Diskretion lege. Diskretion ist bei mir selbstverständlich. Ich verrechne dafür den Tarif 2a. Da vergesse ich nach Zahlungseingang umgehend den Namen meines Klienten. Meine Schwester. Sie hat psychische Probleme, schon seit einiger Zeit. Sie benimmt sich seltsam, trägt zum Beispiel auch im Sommer einen dicken Mantel oder ruft wildfremde Leute an und beklagt sich darüber, dass es in ihren Wohnungen seltsam riecht. Ist sie in Behandlung? Nein, im Moment nicht. Ihr letzter Therapeut hat einen Nervenzusammenbruch. Ich habe meiner Schwester geraten, ihre Ernährung umzustellen und nur noch Bio-Wein zu trinken. Aber sie hört nicht auf mich. Und ich solle jetzt den gesunden Wein schmackhaft machen. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen, Sie sollen meine Schwester aus dem Verkehr ziehen. Das klingt nicht gerade nach inniger Geschwisterliebe. Alles hat sich immer nur um Sie gedreht. Und auch jetzt, Sarah hier, Sarah da. Es wird Zeit, dass man Sie in eine Anstalt anweist. Ich befürchte, dass sie eine tickende Zeitbombe ist. Sie glauben, sie ist gefährlich? Sie hat einmal eine alte Frau verprügelt, weil diese am Postschalter einen Schwatz hielt, anstatt vorwärts zu machen. Und jetzt trägt sie offenbar eine Uniform. Ihre Schwester ist bewaffnet? Das weiß ich nicht, aber jemand hat mich benachrichtigt, dass er Sarah in einer Uniform gesehen hat. Sie ist irgendwo in der Stadt und sie trägt eine Uniform. Suchen Sie nach ihr. Herr Auer hatte seine Schwester seit Wochen nicht gesehen und auch nicht mit ihr gesprochen. Der Vorschuss, den er mir bezahlte, war nicht übel. Er gab mir 2 Fotos seiner Schwester und ein Paket Bio-Eier, die ich in meinem Büro sogleich in die Pfanne haute, ehe ich ein wenig herumtelefonierte. Eine Nachbarin hatte Seltsames zu berichten. Ich arbeite in einer Privatklinik, meist in der Spätschicht. Frau Auer gab mir vor längerer Zeit einen Wohnungsschlüssel, damit ich ihre Katzen füttere. Sie vergisst das nämlich oft. Sie vergisst, ihre Katzen zu füttern? Ja, aber das macht nichts. Denn eigentlich hat sie gar keine Katzen. Das soll mal einer verstehen. Sie ist eben ein wenig eigen. Aber ich mag das. Ich hatte einen Onkel, der war auch etwas eigen. Er hat Strumpfhosen gesammelt. Solchen Onkeln sollten junge Frauen aus dem Weg gehen. Das sagte meine Mutter auch immer, bis sie mit dem Onkel nach Italien durchbrannte. Mit 3 Koffern voll Strumpfhosen im Gepäck. Ich habe immer 3 Wecker dabei, wenn ich verreise. Und einen Regenhut. Er ist so scheußlich, dass ich ihn nie aufsetzen würde. Aber ohne meinen Hut verreise ich nicht. Das ist alles hochinteressant. Was aber ist mit Frau Auer? Trug sie eine Uniform, als Sie sie gestern sahen? Klar, sie arbeitet schließlich als Politesse. Frau Auer ist Politesse? Ja, schon seit ein paar Tagen. Vorher war sie Feuerwehrfrau und davor Rechtsanwältin. Tauscht sie ihre Berufe im Internet mit anderen Verrückten? Frau Auer ist nicht verrückt. Sie lebt lediglich in ihrer eigenen Welt. Ich finde es faszinierend, einen solchen Menschen in der Nachbarschaft zu haben. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass ich ihre Katzen füttere. Frau Auer hat keine Katzen. Na und? Haben Sie noch nie etwas völlig Sinnloses gemacht? Sie ging in die Küche und öffnete eine Dose mit Katzenfutter. Vor dem Haus suchte ich nach einem Schild oder sonst einem Hinweis, dass das Haus eine Art therapeutische Wohnsiedlung war. Doch es waren nur ganz normale Klingeln zu sehen. Im Polizeipräsidium gab es auch keinen Hinweis auf eine Therapiegruppe, außer vielleicht das gelöste Kreuzworträtsel, das eingerahmt an der Wand hing. Du hast immer gerne nach Worten gesucht. Jetzt hat dich Gevatter tot unangemeldet besucht. Das letzte Rätsel ist nun gelöst und du bist vom irdischen Schmerz erlöst. Lebe wohl, Kamerad. Dass du gehen musst, ist schad. Nein, das geht nicht. Hat ein Schwedenrätsel das Zeitliche gesegnet? Jakob Hundertbach, vom Vorstand kreuzworträtsellösender Kriminalbeamter, ist am vergangenen Wochenende nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Er hat bis zuletzt Kreuzworträtsel gelöst. Seine letzten Worte waren C5 senkrecht Estragon. Das ist zweifellos beeindruckend. Auf welchem Nebenfluss wird seine Asche verstreut? Er wird in Schwerin beerdigt. Ich bin selbstverständlich eingeladen. Ich werde ein kurzes Gedicht vortragen. Da sollten Sie aber aufpassen, dass keiner der anwesenden Polizisten von seiner Dienstwaffe Gebrauch macht. Ich könnte natürlich auch den Namen für einen Reim verwenden. Unser Freund Jakob Hundertbach, er ist gegangen, ach. Oh, wie wirst du uns fehlen, Seher. Jetzt löst du keine Rätsel mehr. Ich glaube, ich werde ein Testament aufsetzen, dass an meiner Beerdigung weder Polizisten anwesend noch Gedichte vorgetragen werden. Oder ich könnte die griechischen und römischen Götter in das Gedicht einbauen. Zeus, Hades und Kleopatra. Die war so göttlich, wie sie intelligent sind. Was aber reimt sich auf Zeus? Eine Frau in einer Uniform. Wie viele Buchstaben? Sie heißt Auer und irrt in der Stadt umher. Auer, das reimt sich nicht auf Zeus. Die Frau hat sich als Politesse verkleidet. Eine Politesse? Üble Sache, Maloy. Halb so wild. Sie haben sich schon über 30 Dienstjahre als Polizist verkleidet und niemand hat den Schwindel bemerkt. Eine Politesse wurde heute Mittag angeschossen, aufgefunden. Eine Politesse? Das sind Frauen, die Buszettel verteilen. Ich weiß, was eine Politesse ist. Ich suche nach einer. Ich weiß nicht. Politessen sind Frauen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Das ist nichts für Sie, Maloney. Ich suche nach einer Frau, die vorgibt, Politesse zu sein, in Wirklichkeit aber Frau Auer heißt und ein wenig verwirrt ist. Das passt schon eher zu Ihnen, Maloney. Ja, was ist jetzt mit der Politesse? Ist sie echt? Woher soll ich das wissen? Die Meldung kam erst vor 2 Stunden rein. Wir müssen Prioritäten setzen. Wir können nicht einfach alles stehen und liegen lassen, nur weil jemand angeschossen wird. Er zeigte auf einen kleinen Stapel mit Eilmeldungen, die er vermutlich in den vergangenen 8 Monaten erhalten hatte. Danach kratzte er sich am Kopf und versuchte sich erneut an einem Reim. Eine halbe Stunde später war er endlich bereit, mit mir zusammen die verletzte Politesse zu besuchen. Wie? Eine Frau? Wann wurde sie eingeliefert? Vor etwa 2-3 Stunden. Hier. Die Zwillinge sind wohl auf, die Frau nun ja schwierig. Die Politesse war schwanger? Wie? Eine Politesse, sie wurde angeschossen. Moment, Politesse. Nein, keine Zwillinge. Steckschuss, Prognose ist schwierig, ja, sehr, sehr schwierig. Ist die Frau ansprechbar? Ja, sicher, aber sie antwortet nicht. Muss jetzt weiter. Frohe Weihnachten. Möchten Sie von so einem Arzt behandelt werden? Ärzte sind überfordert, Maloney. Das kann man überall nachlesen. Die arbeiten 28 Stunden am Tag und können sich nur mit Infusionen wachhalten. Vielleicht ist dieser Arzt auch nicht echt. Es genügt doch, einen Kittel zu tragen und besorgt reinzuschauen und schon glauben alle, man könne einen Blinddarm diagnostizieren. Menschen, die sich auf etwas konzentrieren, wirken oft ein wenig verwirrt. Ich habe ein Buch gelesen. Das habe ich befürchtet. Wer sich auf etwas fokussiert, der verliert den Bezug zur Realität. Das ist wie wenn Verliebte nur noch an das eine denken. Den Menschen, den sie lieben. Alles andere wird unwichtig. Sie essen nicht mehr, lesen keine Zeitung, machen blau, achten nicht auf das Wetter, erkälten sich, stecken alle Leute an. Und am Schluss gibt es eine Rezession. So ging das noch eine Weile weiter. Schließlich wurde uns gestattet, durch eine Glastür einen Blick auf die Frau zu werfen. Es gab keinen großen Zweifel. In der Notaufnahme lag Frau Auer. Ich rief meinen Klienten an und der Polizist begann auf einem Zettel neue Reime zu schreiben. Mein Klient zeigte sich besorgt, aber nicht entsetzt über das, was seiner Schwester widerfahren war. Da Frau Auer weiterhin nicht ansprechbar war, traf ich mich mit ihm und dem Polizisten am Tatort. Was hat sie hier gemacht? Das ist doch absurd. Hier hat es kaum Parkplätze und noch weniger Autos. Eine Politesse muss immer und überall Falschparkierer verzeigen, auch am Waldrand. Meine Schwester ist keine Politesse. Sie ist psychisch labil. Sie bezeichnen Politessen als psychisch labile Personen? Dafür könnte ich sie verhaften. Auf der Stelle. Frau Auer ist keine Politesse. Sie hat eine Politesse gespielt. Tatsächlich? In welcher Serie? In keiner Serie. Sarah verkleidet sich gern und spielt dann eine Rolle. Sie hat nie eine wirklich sinnvolle Beschäftigung gefunden, so wie ich mit meinem Biobauernhof. Unberechtigte dürfen keine Uniform tragen, das ist strafbar. Sich als Polizist oder Politesse auszugeben, ist noch strafbarer. Falls Ihre Schwester illegal Bußgelder eingezogen hat, dann wandert sie hinter Gitter auf der Stelle. Noch liegt Frau Auer schwer verletzt auf der Intensivstation. Wir sollten uns fragen, weshalb Frau Auer angeschossen wurde. Vielleicht wollte sie sich selber was antun. Ein Selbstmordversuch? In einer illegalen Uniform? Mit einer illegalen Waffe? Das wird ja immer schöner. Sie sollten den Wald nach Spuren absuchen. Es geht nicht, Baloni. Unsere Spurensucher sind alle ausgelastet. Die Frau des Polizeipräsidenten hat auf einer Wanderung einen Ohrclip verloren. Was? Ein Ohrclip ist wichtiger als der Mann, der meine Schwester angeschossen hat? Der Ohrclip ist eine Erfindung eines Schweizer Technologiekonzerns. Er überträgt Bilder und Gesprochenes auf eine kleine Station, die man in der Handtasche tragen kann. Eine perfekte Wanze. Der Prototyp ist unbezahlbar, deshalb sind 200 Leute im Einsatz und suchen ihn. Und die Gattin des Polizeipräsidenten wurde verhaftet. Auf der Stelle! Das tut dir nichts zur Sache, Maloney. Wir sollten uns um das Motiv kümmern. Wenn eine Frau angeschossen wird, dann ist fast immer ihr Mann oder ihr Freund der Täter. Sarah hatte keinen Mann und keinen Freund. Vielleicht heimlich. Das ist es, Maloney. Die beiden trafen sich hier heimlich am Waldrand. Sie verkleidete sich als Politesse und er verkleidete sich als Forstarbeiter. Es kam zum Streit, es fiel ein Schuss. Nicht ewig währt ein langer Kuss. Kann es sein, dass er auch kein echter Polizist ist? Schön wär's. Sie halten den Mund, Maloney. Und Sie, Herr Auer, kommen mit und geben alles zu Protokoll, was Sie über Ihre Schwester, den Wald und die Förster wissen. Nachdem die beiden weggefahren waren, schaute ich mich am Waldrand um, ohne jedoch auf eine brauchbare Spur zu stoßen. Dafür stieß ich auf eine junge Frau, die den Boden bei den Parkplätzen absuchte. Haben Sie etwas gefunden? Ich finde ständig etwas, nur nicht das, wonach ich suche. Oh, so geht es mir auch. Das liegt daran, dass wir uns bei der Suche nach etwas Bestimmten verkrampfen. Das ist wie wenn man versucht, sich an einen Namen zu erinnern. Wenn man verkrampft ist, erinnert man sich nicht. Kaum hat man es aufgegeben und wendet sich anderen Gedanken zu, schon erinnert man sich. Ich habe darüber ein Buch gelesen. Ja, man findet eher etwas, wenn man nach mehreren Dingen gleichzeitig sucht. Und wonach suchen Sie hier? Nach einem Ohrclip. Sie sind nicht zufällig die Frau des Polizeipräsidenten? Nein, bin ich nicht. Suchen Sie nach ihr? Nein, aber die Frau hat einen Ohrclip verloren. Tatsächlich? Hier am Waldrand? Nein, auf einer ausgedehnten Wanderung. Oh, das ist gut. Tatsächlich? Ja, denn ich habe vor ein paar Tagen hier einen Ohrclip gefunden. Ein sehr schönes Stück. Ziemlich teuer. Habe aber nirgendwo eine Anzeige oder einen Zettel gesehen, dass jemand einen Ohrclip verloren hat. Ich würde ihn so gerne behalten. Noch lieber aber würde ich den zweiten Clip finden. Normalerweise verlieren die Leute nicht gleich beide Ohrclips. Normalerweise verlieren die Leute auch keine alte Taschenuhr. Sie haben ja auch eine alte Taschenuhr gefunden. Da staunen Sie, nicht wahr? Aber leider hat es sich jetzt herumgesprochen, dass man hier Dinge finden kann. Dinge? Sie haben hier Schmuck und eine Uhr gefunden und es nicht der Polizei gemeldet. Niemand scheint die Uhr und den Ohrclip zu vermissen. Haben Sie heute Mittag etwas beobachtet? Am Mittag arbeite ich. Ich verkaufe an einem Stand drüben im Industrieareal hausgemachte Sandwiches. Da glitzert etwas. Ah, das ist nur ein kleiner Kugelschreiber. Den dürfen Sie behalten. Sie sind ja richtig großzügig. Herr, der lag gestern noch nicht hier. Können Sie vielleicht da unter dem Busch nachschauen? Da hat es Käfer. Das ist eklig. Aber vielleicht hat einer der Käfer den zweiten Ohrklip unter dem Busch getragen. Sie bot mir eines der übrig gebliebenen Sandwiches an, wenn ich dafür im Gebüsch nach dem Ohrklip suchte. Ich weigerte mich erfolgreich und machte mich aus dem Staub. Es war schon Abend, als ich im Krankenhaus die Nachbarin von Frau Auer in der Cafeteria antraf. Sie ist nicht ansprechbar und die Ärzte sagen, dass sie noch immer nicht über den Berg ist. Gab es einen Grund, weshalb Frau Auer ausgerechnet in die Rolle einer Politesse schlüpfte? Das weiß ich nicht. Ich hatte keine Ahnung, was in ihr vorging. Im alltäglichen Umgang war sie ganz normal und nett. Aber dann verschwand sie plötzlich für ein, zwei Tage. Und wenn sie wieder auftauchte, war sie völlig verstört. Hat sie einen Freund? Ich glaube nicht. Die Schwestern haben mir gesagt, dass sie auch keinen Besuch erhält. Ihr Bruder hat sie nicht besucht? Ich glaube kaum, dass sie sich über einen Besuch freuen würde. Und warum nicht? Sie haben ständig Streit. Und immer geht es um Geld. Wovon lebt Frau Auer eigentlich? Die beiden haben geerbt. Ziemlich viel Geld. Und ein Mehrfamilienhaus. Ihr Bruder möchte es verkaufen, sie aber möchte nicht, dass den Leuten im Haus gekündigt wird, wenn der Eigentümer wechselt. Ich habe einige Male erlebt, wie die beiden Streit hatten. Ihr Bruder macht sich Sorgen um die geistige Gesundheit seiner Schwester. Weil er sie am liebsten entmündigen würde. Können Sie sich vorstellen, dass Frau Auer von ihrem eigenen Bruder angeschossen wurde? Sowas kann und will ich mir nicht vorstellen. Auf der Intensivstation wollte mir niemand Auskunft geben. Eine kräftig gebaute Krankenschwester machte Anstalten, sich mir körperverletzend zu nähern. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, abhauen. Eine Stunde später stand ich vor der verschlossenen Tür des Bauernhauses meines Klienten. Immerhin stand ich da nicht allein. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Auer. Machen Sie auf oder ich trete die verdammte Tür ein. Oder ich drehe den Biohühner den Hals um. Oder Sie brechen sich die Knöchel. Wer sind Sie? Schuldet er Ihnen auch Geld? Also ich war zuerst da. Sie wollen Geld eintreiben. Allerdings will ich das. Das Gesetz schützt Halunken wie ihn. Hat bestellt und bestellt und bestellt und mich immer wieder vertröstet. Jetzt ist aber genug. Wenn er nicht zahlt, dann kann ich meinen Laden dicht machen. Ich dachte, Bio rentiert. Ach was, dieser Hof hat noch nie rentiert. Ist doch viel zu klein. Zudem baut Auer nichts an. Er besitzt nur ein paar Kühe und viele Hühner. Mir hat er gesagt, dass er reich ist, dass er den Hof nur als Hobby betreibt. Ich habe mich erkundigt. Er hat Schulden über 20 Betreibungen. Und er besitzt ein Mehrfamilienhaus, das er gerne verkaufen würde. Auer besitzt eine Liegenschaft. Gemeinsam mit seiner Schwester, die aber möchte nicht verkaufen. Das Haus muss beschlagnahmt werden. Sofort. Diesem Halunken werde ich es zeigen. So, mach jetzt endlich auf. Einen Augenblick dachte ich, hinter einem der Fenster eine Gestalt zu sehen. Doch mein Klient öffnete die Tür nicht. Auch nicht, nachdem der erboste Gläubiger gegangen war. Ich rief vorsichtshalber bei der Polizei und im Krankenhaus an. Nach allem, was ich bis dahin wusste, hatte mein Klient durchaus ein Interesse daran, dass sich seine Schwester von der Schussverletzung nicht mehr erholte. Mein Klient ließ sich nicht blicken und seine Schwester lag weiterhin unansprechbar in der Klinik. Da ich nichts Besseres zu tun hatte und das Wetter auch nicht übel war, fuhr ich noch einmal zum Tatort. Ich staunte nicht schlecht, als ich neben einem Gebüsch einen regungslosen Körper entdeckte. Er hat mich umgestoßen. Wer hat Sie umgestoßen? Na, ein Mann. Er kam auf mich zu und sagte, ich solle ihm den Ohrclip aushändigen. Dann sah er einen Fahrradfahrer, er stieß mich um und rannte weg. Und was machen Sie hier? Noch immer auf der Suche nach teurem Schmuck. Sind Sie Polizist? Nur in meinen Albträumen. Mein Name ist Meloni, ich bin Privatdetektiv. Ich hätte das alles der Polizei melden sollen, ich weiß. Was wissen Sie? Gestern Mittag. Ich sah zuerst, wie ein Mann mit einer Sporttasche aus dem Wald kam. Dann hörte ich einen Schuss. Und dann fuhr ein Auto weg. Sehr schnell. Ich ging danach zum Waldweg, aus dem der Mann mit der Sporttasche gekommen war. Und da fand ich die Uhr und wenig später den Uhrclip. Dann hat der Mann den Schmuck verloren, als er zum Auto ging. Er hatte es sehr eilig. Und er schaute sich um. als befürchte er, beobachtet zu werden. Haben Sie sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt? Ja, habe ich. Wunderbar. Vielleicht kriegen Sie eine Belohnung. 200 Franken für das Kennzeichen. Und kein Wort zur Polizei, dass ich Ihre Informantin bin. Sie sind ganz schön durchtrieben. Ich soll den Kerl ins Gefängnis bringen, damit Sie in aller Ruhe den Schmuck, den Sie gefunden haben, verhökern können. Und dafür soll ich auch noch bezahlen. Also gut, 100 Bar auf die Hand. Sehe ich aus wie ein Bazar? Hier wird nicht gehandelt. Hier mit dem Geld oder ich schreie um Hilfe. Sie gab eine Kostprobe ihres Könnens ab und prompt hielt ein Motorradfahrer an und fragte, ob ich ihr zu nahe gekommen sei. 200 Franken später hatte ich wieder meine Ruhe und die Nummer eines Kennzeichens, das mich dem Fall näher bringen würde. Zuerst aber wollte ich noch einmal mit meinem Klienten sprechen. Sie haben ernsthaft geglaubt, dass ich meine Schwester erschießen könnte? Sie sind finanziell am Ende. Der Tod Ihrer Schwester wäre für Sie wie ein Befreiungsschlag. Um ehrlich zu sein, ich habe damit geliebäugelt, meine Schwester zu entmündigen. Ich meine, es ist doch nicht normal, eine Uniform anzuziehen und illegal Parkbußen einzufordern. Wie geht es Ihrer Schwester? Sie ist über dem Berg. Ich werde mich um sie kümmern. Nächste Woche werde ich Privatkonkurs anmelden. Dann kann ich wieder bei Null beginnen. Ich wäre froh, wenn Sie mir Ihre Rechnung noch diese Woche ausstellen könnten. Damit ich von dem Geld nie etwas sehe? Sie haben meine Schwester nur indirekt gefunden. Eigentlich haben Sie versagt. Meloni versagt nicht. Auch nicht, wenn er einem Schuldner eins auf die Nase gibt. Ja, vielleicht finden wir einen Weg, um uns gütlich zu einigen, ja? Ich habe ein paar ausgezeichnete Schnäpse im Keller. Das klingt schon besser. Soll ich die Flaschen direkt in Ihr Büro liefern? Ich nickte und er ging ins Haus. 2 Stunden später war mein Büro mit 2 Dutzend Schnapsflaschen verziert. Ich genehmigte mir einen Schluck und war erstaunt über die Brennkünste der einheimischen Bauern. Danach nahm ich den Bus und besuchte das Polizeipräsidium. Das ist ein Irrtum, Maloney. Das ist kein Irrtum. Diese Information hat mich eine Menge Geld gekostet. Lars Schädler kann unmöglich der Täter sein. Und warum nicht? Weil Lars Schädler ein Fahnder ist. Er ist Polizist. So ist es. Drogen- und Vermögensdelikte. Seit 2 Wochen damit beschäftigt, einen komplizierten Fall aufzuklären. Lassen Sie mich raten. Ein Raubüberfall auf ein Schmuckgeschäft. Das geht Sie nichts an, Maloney. Schädler ist einem Verbrecher dicht auf den Fersen. Er meldet uns stündlich, wo er sich gerade befindet. Der mutmaßliche Täter wird abgehört. Er wird uns zum Versteck der Wertgegenstände führen. Wahrscheinlich tat er das bereits. Es reicht, Maloney. Das sind Internas. Wir müssen unsere Fahnder schützen. Auch vor Personen wie Ihnen. Wo hält sich Schädler gerade auf? Das kann ich Ihnen genau sagen. Er ist unterwegs zu einer möglichen Informantin. Cornelia Früh, Clausiusweg 23. Das ist am Waldrand. Na und? An jenem Waldrand, an dem auf Frau Auer geschossen wurde. Ich sagte Ihnen doch, dass Schädler unterwegs zu einer Informantin ist. Frau Früh ist in Lebensgefahr. Jetzt übertreiben Sie aber, Maloney. In Lebensgefahr sind lediglich Ihre Klienten. Aber meinetwegen, lassen Sie uns an den Waldrand fahren. Unterwegs fallen mir die besten Reime ein. Ein Rätsel ist das Leben gar. Kein Rätsel dein ganzes Leben war. Er löste alles kreuz und quer. Doch jetzt ist unser Freund nicht mehr. Das ist doch toll, Maloney, finden Sie nicht? Im Wagen reimte er weiter und ich wünschte mir einen Auffahrunfall oder sonst etwas Schönes herbei. Doch es geschah nichts. Die Tür zu Frau Frühs Wohnung stand offen. Als wir mit Dienstwaffe und allerlei Getöse in die Wohnung eindrangen, ließ Schädler seine eigene Waffe sinken. Alles im Griff. Die Frau hat mich bedroht. Das ist nicht wahr. Er hat mich bedroht. Er ist gefährlich. Polizisten im Dienst sind nicht gefährlich. Sie tun lediglich ihre Pflicht. Sie sind ein Kollege? Das ist wunderbar. Sie ist eine Komplizin des Mannes, der das Schmuckgeschäft an der Wasastraße überfallen hat. Ich habe kein Geschäft überfallen. Ich habe nur etwas Schmuck gefunden. Schmuck, den dieser Mann im Wald verloren hat. Schnauze jetzt oder ich schieße. Hier wird nicht geschossen. Solche Fälle lösen wir mit Psychologie. Sie geben sich jetzt beide die Hand und schauen sich direkt in die Augen. Was soll der Blödsinn? Ich habe ein Buch gelesen. Oh. Über Konfliktbewältigung. Das ist besser als Schießen. Ihre Bildung und Ihr Wissensdurst werden langsam unerträglich. Also gut. Kollege, übernehmen Sie. Ich habe Wichtigeres zu tun. Sie bleiben hier und schauen dieser Frau direkt in die Augen. Na, was sehen Sie? Einen Silberblick. Die Frau schielt. Ich schiele nicht. Ich habe keinen Silberblick. Ach, das ist eine Gemeinheit. Ich mag Frauen mit einem Silberblick. Tatsächlich? Naja, eigentlich mag ich auch Männer, die direkt und ein wenig schroff sind. Ich heiße Lars. Cornelia. Sehen Sie mal, Loni. Es funktioniert. Au! Das ist für das Umstoßen und das ist dafür, dass Sie mich bedroht haben. Aufhören! Ach, Schluss jetzt! Sie sind beide nicht reif für psychologische Feinheiten. Sie sind verhaftet, beide auf der Stelle. Was? Verhaftet? Ich? Aber weshalb? Es ist an der Zeit, dass jemand diesen Fall aufklärt. Mhm. Sie, Herr Schädler, haben jenen Mann abgehört, der den Überfall auf das Schmuckgeschäft verübt hat. Bevor Sie Ihre Kollegin informierten, wo die Beute versteckt war, fuhren Sie selber hin, nahmen die Beute mit und wollten verschwinden. Doch da wurden Sie von einer Politesse aufgehalten. Eine Politesse, die gar keine war. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Ich habe Sie gesehen. Sie hatten eine Tasche dabei und Sie fuhren vom Tatort weg. Üble Sache, Maloney. Ich fasse zusammen. Eine Politesse hat eine Tasche im Wald niedergeschossen und einen Polizisten bei der Flucht von der Beute beobachtet. Dann wurde Frau Früh Zeugin eines Autos und Herr Schädler hat sich selber abgehört, bis er den Tatort kannte. So ungefähr. Einen solchen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Schädler versuchte, seine Waffe zu ergreifen, doch Frau Früh war schneller und knallte ihm ihren Schuh ans Kinn. Vor meinem Büro wartete bereits ein netter Herr, der sich als Gerichtsvollzieher ausgab. Er beschlagnahmte alle Schnapsflaschen, die ich von meinem Klienten erhalten hatte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Politesse, dritter und letzter Teil.